Lektion 1. Kennenlernen. Schritt A. Übung 5. Warum bist du nach Deutschland gekommen? Weil ich Freunde in Deutschland habe. Und weil ich Deutschland interessant finde. Und warum bist du Au-pair-Mädchen? Weil ich gerne mit Kindern spiele. Und weil ich auch gerne koche.